1845. Europa ist im Griff des Hungers. Ein aus Südamerika eingeschleppter heimtückischer Pilz, wissenschaftlicher Name Phytophthora infestans, lässt die Kartoffeln auf den Feldern verfaulen. Dort, wo in Europa die Kartoffel als Grundlage der Ernährung diente, brachen schwere Hungersnöte aus. So wie bei anderen Nahrungskrisen auch, sind die Menschen bei der Kraut- und Knollenfäule geschwächt durch den Hunger und anfällig für Krankheiten. Die Ruhr grassiert. Etwa 100.000 Menschen sterben an den Folgen des Hungers. Vor allem in Belgien, Holland und dem Königreich Preußen. In Irland lebt ein Drittel der 8 Millionen Iren fast ausschließlich von Kartoffeln. Dort hält die Hungersnot 7 Jahre an. Der Katastrophe fällt jeder 8. Einwohner der Insel zum Opfer. Es war eine der schlimmsten Hungersnöte der Menschheitsgeschichte. Die Hungersnot veränderte Irland stark. 1 Million Tote, 2 Millionen emigriert. In Heerscharen fliehen die Iren über den Ozean auf der verzweifelten Suche nach einem neuen Leben. In Amerika fangen sie ganz unten an, aber manche schaffen es bis an die Spitze. Ähnlich wie bei späteren Hungersnöten gibt es auch in Irland Nahrung, aber nur für die, die es sich leisten können. Die Armen hungern und sterben. Es gibt viele irische Familien, die unter der Hungersnot gelitten haben. Und es gibt manche Familien, die daran verdient haben. In den späten 1840ern herrscht in Teilen Irlands das Recht des Stärkeren. Die Hungersnot bricht in einem der reichsten Länder der Welt aus, im britischen Empire. Wie konnte das zugelassen werden? Great Britain fails Ireland. Großbritannien lässt Irland auf der ganzen Linie im Stich. Durch Nachlässigkeit, Gleichgültigkeit, Hartherzigkeit, unzureichende humanitäre Hilfe. All diese Millionen Menschen waren lebendige Menschen aus Fleisch und Blut. Sie waren Söhne, sie waren Töchter, sie waren Väter, sie waren Mütter, sie waren Liebende, sie waren Geliebte, sie waren Nachbarn. Genau betrachtet ist das alles nicht sehr lange her. Nur 5 oder 6 Generationen trennen uns von der größten Katastrophe unserer Geschichte. Jahrzehnte des Aufruhrs und Umbruchs in Europa gehen der großen Hungersnot voraus. Getragen von den Idealen der Aufklärung und der amerikanischen Revolution begehren die Menschen gegen die Unterdrückung und Ausbeutung durch die herrschenden Dynastien auf. Von Frankreich bis Spanien, von Deutschland bis Griechenland erheben sich die Menschen gegen Ungleichheit, Massenarmut und soziale Ungerechtigkeit und fordern die Errichtung von Nationalstaaten. Und sie fordern Demokratie. Es war eine undemokratische Welt. Eine Welt, in der die Armen sehr wenig zu sagen hatten. Am Vorabend der Hungersnot ist Großbritannien die mächtigste Nation der Welt und herrscht selbstbewusst über ein weltumspannendes Empire. Die britische Gesellschaft durchlebt damals wirtschaftliche und soziale Umbrüche, eine Umwälzung. Technischer Fortschritt in der Landwirtschaft und das Bevölkerungswachstum treiben die Menschen zunehmend in die Städte. Die Menschen strömen aus den ländlichen Gebieten in die Großstädte, die im Zuge der industriellen Revolution immer weiter wachsen. Der Bevölkerungszuwachs bringt ein Grundübel der viktorianischen Zeit mit sich. Armut. Auf mittellose Menschen wurde herabgesehen, aber irische Menschen wurden verachtet. Ihre Armut wird nicht übertrieben. Sie grenzt an menschliches Elend. In Schottland würden ihre Häuser kaum als Schweineställe taugen. In den zurückliegenden Jahrhunderten waren die Iren, die katholischen Iren, zu Dienern und Laufburschen erniedrigt worden. Katholische Iren wurden allgemein offen als minderwertig angesehen. Die irische Insel wird seit der Eroberung und Nutzbarmachung im 16. und 17. Jahrhundert von Großbritannien beherrscht. Mit dem Act of Union geht Irland 1801 ganz im Vereinigten Königreich auf. Eigentlich sollten die Iren Engländern, Schotten und Walisern gleichgestellt sein. Aber tatsächlich werden die irischen Katholiken in ihrem eigenen Land diskriminiert und verachtet. Die Iren galten als unfähig und faul. Antriebslos ist eine damals oft gehörte Bezeichnung. Sie bräuchten Führung, zeigten keine Eigeninitiative. Sie galten als die allerunterste Schicht. Die Briten wollten sich an Irland bereichern. Sie sahen es als ihr Eigentum. 95% des irischen Bodens gehören wenigen meist protestantischen Grundbesitzern, die zur britischen Krone stehen. Die herrschende Klasse waren die Eliten, Großgrundbesitzer, Landjunker und Adelige. Das waren etwa 5000 Familien. Sie stellten die Mitglieder des Parlaments und sie beherrschten die lokalen Behörden. Auf ihren Gütern produziert diese Elite große Mengen an Nahrungsmitteln, meist zum Export nach Großbritannien. Vor der Hungersnot wurden jedes Jahr 90 Millionen Eier nach Großbritannien exportiert. Lachs, alle Arten von Fisch, Alkohol. Das exportierte Getreide reichte in Großbritannien für 2 Millionen Menschen. Manche nannten Irland um 1830, 1840 den britischen Brotkorb. Irland ist eine landwirtschaftliche Domäne Englands, dem es Getreide, Wolle, Vieh und Rekruten liefert. Verglichen mit Großbritannien ist die Landwirtschaft in Irland rückständig. Die Felder werden von Millionen von Pächtern, Häuslern und landlosen Arbeitern bestellt. Die Pächter pachten kleine Höfe von den Großgrundbesitzern. Die Häusler arbeiten für andere und erhalten dafür einen Flecken Land zur Eigennutzung. Auch die landlosen Arbeiter bekommen statt Lohn ein ungenutztes Stück Land zur eigenen Bewirtschaftung. Da sie nichts kaufen können, haben sie nur eine Lebensgrundlage. Die nahrhafte Kartoffel. Sie wird auf Erdwällen kultiviert, die bis heute charakteristisch für die Landschaft sind. Sie ist sehr leicht zu vermehren. Es genügt, ein Stück abzuschneiden, einzupflanzen und fertig. Sie gedeiht selbst auf schlechtem Boden und im Gebirge. Solange es Kartoffeln gab, waren sie sehr gut genährt. Sie waren bitterarm, aber ordentlich genährt. Sie war eine gottgesandte Nahrungsquelle. Sie wuchs praktisch überall und führte mit zur Bevölkerungsexplosion. In der Zeit vor der Hungersnot wächst die Bevölkerung stark, von etwas über 3 in den 1780er Jahren auf 8 Millionen 1841. Der Bedarf an Land ist gewaltig. Die Menschen besiedelten die Täler, die Sümpfe, Connemara, Gegenden, wo zuvor kaum jemand lebte. Die Volkszählung von 1841 im Vereinigten Königreich kommt auf eine Bevölkerung von gut 27 Millionen, ein Drittel davon Iren. Sie dokumentiert auch die in Irland herrschende Armut. 3 Millionen Menschen wohnen in einfachen Häusern aus Stein oder Lehm. 2 Millionen sind sogar noch ärmer. Sie wohnen in primitiven Hütten, sogenannten Unterkünften vierter Klasse. Häuser vierter Klasse waren Lehmhütten mit nur einem Raum, gebaut aus Holz und Erde. Es gibt weder Fenster, noch Betten, Tische oder Stühle. Oft lebten 3 Generationen in einer Hütte. Es gibt Fotografien, die fälschlich der Hungersnot zugeordnet wurden. Sie entstanden um 1870 und später. Viele zeigen aber ähnliche Zustände wie zur Zeit der Hungersnot. Der Westen Irlands war mit Siedlungen dieser Art übersät. Geografen nannten sie Klackern oder auf Irisch Balje. Das bedeutet ein kleines Dorf, einen Weiler. Aber anders als im übrigen Europa wohnten dort nur Bauern. Es gab keine Läden oder Kneipen. Alle waren untereinander verwandt. Ihre Kultur lebte stark von mündlicher Überlieferung. Sie sangen und tanzten gemeinsam. Sie lebten als Nachbarn eng zusammen. Patrick, Hugh, James, Ryan, Mary, Bridget. Menschen mit gängigen Namen. Sie hegten menschliche Wünsche und Bedürfnisse und hatten menschliche Schwächen. Sie liebten und sie hassten sich. Sie tranken und rauchten, spielten Musik und tanzten. Meist sprachen sie Irisch. Sie waren lebende, atmende Menschen. Die jahrhundertelange britische Herrschaft drängt die irische Sprache Stück für Stück zurück. Aber unter den Lese- und Schreibunkundigen Armen bleibt sie weit verbreitet. Sie ist reich an Überlieferungen, Geschichten und Liedern. Im Jahr vor der Hungersnot bereist die amerikanische Philanthropin Asenath Nicholson Irland und berichtet von der Lebendigkeit der irischen Kultur. Am Abend wurden wir Zeuge der irischen Fröhlichkeit. Nach einem Kartoffelmahl erhoben sie sich zu Gesang und Tanz. Ihre Ausgelassenheit ließ die Hütte beben und die Nachbarn kein Auge zumachen. Aus heutiger Sicht kommt uns der Westen Irlands abgelegen und einsam vor. Aber wenn die Menschen über die Zeit vor der Hungersnot sprechen, dann erwähnen sie immer den Geräuschpegel. Überall waren Menschen und redeten. Ständig war Lärm, Geschrei und Gerede, ständig gab es Tumulte. Eine der traurigsten Folgen der Hungersnot war, dass diese Lebensart verschwand oder stark verblasste. Vor der Hungersnot sind nicht alle Iren arm. Die Volkszählung von 1841 rechnet 3 Millionen Menschen zur besser gestellten Mittelklasse, Großbauern und Händler, Selbstständige und Geschäftsinhaber in den Städten. Auf Drängen der von Daniel O'Connell angeführten katholischen Emanzipationsbewegung des frühen 19. Jahrhunderts räumt Großbritannien den irischen Katholiken mehr Rechte ein. Diejenigen, die über Besitz und Bildung verfügen, stehen den Protestanten in der sozialen Hierarchie nicht nach. Manche haben Land erworben und verpachten es wie der Landadel an geringer Gestellte. Die Armut in Irland bleibt den britischen Behörden nicht verborgen. Die Abhängigkeit der Menschen von einer einzigen Nahrungsquelle gibt Anlass zur Sorge. Die geringe Mühe, die zur Kultivierung der Kartoffel nötig ist, macht die Leute träge und lasterhaft. Dauerhafte Arbeit und eine vielseitigere Nahrung würden das verhindern. Offizielle Berichte der Verwaltung kommen zu dem Schluss, dass die Existenzgrundlage der irischen Armen nicht nachhaltig ist. Nirgendwo auf der Welt ist heute die Abhängigkeit von einer einzigen Nahrungsquelle so groß wie in den 1840ern in Irland. Miserable Wohnverhältnisse, vererbte Armut, nur eine Nahrungsquelle, ein Damoklesschwert. Diese Konstellation musste auf eine Katastrophe hinauslaufen. Der Pilz Phytophthora infestans verbreitet sich von den Anden in Südamerika nordwärts und überquert in den Laderäumen der Frachter den Atlantik. Im Sommer 1845 landet er im Hafen von Antwerpen. Die Fäule bricht aus, als die Kartoffeln gerade reif für die Ernte sind. Sie frisst sich durch Belgien, die Niederlande, Frankreich und Preußen. Die Kartoffeln verfaulen auf den Feldern. Millionen von Menschen sind von Hungersnot bedroht. Die Behörden in Europa sorgen für schnelle Hilfe. Belgier und Franzosen taten, was bei früheren Hungersnöten auch in Irland üblich war. Sie verboten das Brauen sowie jegliche Nutzung der Ernteerträge für andere Zwecke als zur Ernährung. Sie forderten Importe und beschränkten Exporte. In den Städten und Gemeinden werden geeignete Maßnahmen getroffen. Der Getreidepreis wird subventioniert, Suppenküchen eingerichtet. Belgien schafft Arbeitsplätze im öffentlichen Sektor. Die Behörden setzen sowohl auf kurz- als auch auf langfristige Maßnahmen. Im feuchtmilden Klima Irlands verbreitet sich die Fäule wie ein Lauffeuer. Der heiße Atem eines Wüstensturms schien über das Land zu fegen. Die Menschen bemerkten eine Schwarzfärbung der Blätter und einen bestimmten Geruch. Was geht den Menschen vor, die ihre Lebensgrundlage vor ihren Augen verrotten sehen? Ich sah ganze Kartoffelfelder in nur einer Nacht von üppiger Pracht zu welkem schwärzlichem Dreck verrotten. Ein Drittel der irischen Kartoffelernte ist vernichtet. 1 Million Menschen ist fast ohne Nahrung. In London ist dem britischen Premierminister Robert Peel klar, welche Auswirkungen diese Hungersnot haben kann. Es ist nicht die erste Hungersnot in Irland. Sir Robert Peel hatte 1812 seine Karriere als Chief Secretary für Irland begonnen. In den 20ern war er Innenminister. Er kannte Irland sehr gut. In der Erwartung, dass es sich um eine vorübergehende Notlage handelte, reagierte Peel schnell und relativ großzügig. Peel weiß aber auch, dass die Hilfe für Irland Ärger mit den Anhängern des freien Marktes erwarten lässt. Die britische Wirtschaftspolitik folgt strikt den Theorien des freien Marktes nach John Locke und Adam Smith. Smith vertrat die Grundidee von der unsichtbaren Hand des Marktes, die auf geheimnisvolle Weise Ressourcen besser verteilen kann als jeder Staat. Ihre Auffassung von der Rolle des Staates war, Beschäftigung zu ermöglichen, aber keine Hilfen direkt an die Menschen zu verteilen, nicht einmal in Notlagen. Kein Mensch hat die Pflicht, für einen anderen zu sorgen. Peel ist jedoch entschlossen zu helfen. Seine Regierung gründet eine temporäre Hilfsorganisation, die überall in Irland hunderte von Hilfskomitees einrichtet. Die ehrenamtlichen Komitees haben die Aufgabe, preiswertes Getreide zu verteilen, das Peel aus Amerika importiert, und öffentliche Aufträge zu vergeben, damit die Hungernden Geld verdienen und Getreide kaufen können. Die Botschaft ist klar. Die Armen bekommen Hilfe nur, wenn sie dafür arbeiten. Die liberale Wirtschaftstheorie postulierte, dass Unterstützung ohne Gegenleistung in Form von Arbeit und produktiver Beschäftigung eine Schicht von Schmarotzern heranziehen würde. Die Bedingungen in den öffentlichen Infrastrukturprojekten sind bewusst hart und die Löhne niedrig, damit sich nur die wirklich Bedürftigen melden. Die Arbeit soll so abschreckend sein, wie es die Menschlichkeit noch zulässt. Die Hilfeempfänger sollen lieber arbeiten als hungern. Auch wenn die Hilfe an strikte Bedingungen geknüpft ist, sind Peels Maßnahmen erfolgreich. Im Winter 1845 stirbt in Irland niemand an Hunger. In Großbritannien jedoch wird Peels Eingreifen heftig kritisiert. Peel wusste, dass er seine politische Karriere riskierte. Die Times schreibt, dass Peels Hilfen zu großzügig seien und Korruption förderten und dass die Grundbesitzer Arbeiten auf Staatskosten ausführen ließen. Der Premierminister wird auch dafür kritisiert, dass er zur Verbilligung der Nahrung die Korngesetze, die Importzölle auf Getreide festsetzen, aufhebt. Das führte zum Sturz der Regierung und der Bildung einer neuen liberalen Regierung unter Sir John Russell. Russells Regierung ist stark von Gruppeninteressen geprägt. Er ist ein schwacher Premier mit wenig Autorität. Als er an die Macht kommt, steht die Hungersnot nicht auf seiner Agenda. Er vertraut Prognosen, nach denen sie im Sommer vorbei sein soll. 1846 tritt die Fäule jedoch erneut auf. Diesmal vernichtet sie praktisch die gesamte irische Ernte. Zwischen 75 und 90% der Kartoffeln verfaulen innerhalb einer Woche Anfang August 1846. Ich werde diesen Tag nie vergessen. Ich konnte den Gestank kaum ertragen, der von den täuschend üppigen Blättern ausging. Die Ernte war wertlos. Damit war die Existenzgrundlage von Millionen, die hauptsächlich von der Kartoffel lebten, vernichtet. Erst mit dem Ernteausfall 1846 wurde so richtig klar, wie gewaltig das Problem war. 1846 war das erste Jahr der großen Hungersnot. Wir betraten eine Hütte. In einer dunklen Ecke kauerten sich drei Kinder zusammen, völlig abgemagert, mit eingefallenen Augen, unfähig zu sprechen. Offensichtlich kurz vor dem Hungertod. Jetzt, im zweiten Jahr der Krise, haben die Menschen auf dem Land nichts mehr zuzusetzen. So groß ist das Ausmaß des Hungers, dass sogar die Krähen nur noch Haut und Knochen sind. Die Menschen sind durch das erste Jahr gekommen, in dem sie ihre Schweine verkauft, ihre Werkzeuge und Habseligkeiten versetzt oder ihre Pacht nicht bezahlt haben. Im zweiten Jahr gibt es nichts mehr zu verpfänden oder zu verkaufen. Um zu überleben, sammeln die Leute Essbares oder stehlen. Ohne ihre verpfändeten Boote und Segel können sie nicht fischen. Alles Essbare auf den Stränden ist weggefegt. In Ballyhöig herrscht großes Elend. Eine Frau ertrank bei dem Versuch, Tang zu sammeln, die einzige verfügbare Nahrung für ihre erbarmungswürdige Familie. Jetzt stellt sich also das Problem, dass nicht genug Nahrung für alle da ist. Wem gibst du sie? Gibst du sie den jungen Männern, damit sie etwas Geld mit Arbeit auf der Straße verdienen können? Gibst du sie den Großeltern, weil sie ein hartes Leben hinter sich haben? Du bist zu furchtbaren Entscheidungen gezwungen. Du musst auswählen, wer leben und wer sterben soll. Was würdest du tun? Im Spätherbst und Winter von 1846 nehmen die Meldungen über Todesfälle in großer Anzahl immer mehr zu. Mary Ann McDermott lebte die letzten 4 Monate vom Betteln. Die Tote hatte etwas Grünzeug schlechter Qualität in ihrem Magen und Reste von Rüben im Darm, nicht genug, um zu überleben. Die Jury stellte ihren Tod infolge eines Mangels an ausreichender Nahrung fest. Während der Hungersnot starben die Menschen vor allem an ernährungsbedingten Infektionskrankheiten wie Typhus, Fleckfieber, Cholera und so weiter. In den engen Dörfern und Städten verbreiten sich die Infektionen. Ganze Familien legten sich einfach zum Sterben hin. Eltern sahen ihre Kinder sterben, Kinder ihre Eltern. Die Bestattung ihrer Toten war den Menschen ein großes Anliegen. Für ein würdiges Begräbnis gaben sie ihren letzten Groschen aus. Aber ohne irgendwelche Mittel müssen sie selbst geheiligte Traditionen aufgeben. Die Toten wurden auf Fuhrwerken zu den Friedhöfen gekarrt. Sie mussten in Massengräbern beerdigt werden. Anders ging es nicht. Überall in Irland liegen in anonymen Grabstätten noch immer die sterblichen Überreste von Zehntausenden Unbekannten. Der Tod wurde seiner Würde beraubt. ...1846 veröffentlicht die illustrierte London News Zeichnungen von James Mahoney. Sie prägen das Bild der Hungersnot. Nicht weit von der Stelle, an der ich diese Zeichnung machte, lagen 6 Leichen 12 Tage lang ohne jede Möglichkeit der Beisetzung, weil es so weit außerhalb der Stadt war. Die Illustration des 19. Jahrhunderts ist deswegen interessant, weil es ein neu entstehendes Medium ist, das viele Vorgaben zur Art der künstlerischen Darstellung befolgt. Hungernde werden nicht ausgemergelt, sondern weniger krass dargestellt, oft romantisiert und von negativen Assoziationen befreit. Dennoch wird der Leserschaft das Ausmaß der Not gezeigt, wie nie zuvor. Die Verschärfung der Krise bereitet der Regierung Probleme. Regierungsmitglieder sehen mit Sorge, wie viel Steuergeld in die Irlandhilfe fließt. Es gab erhebliche Spannungen zwischen den englischen Behörden in Dublin, die die Hungersnot vor Augen hatten, und dem Schatzkanzler in London, der sagte, sie übertreiben. Wir tun ja etwas, aber wir können sie nicht auf großzügig englische Art mit Geld überschütten. Ich kann nicht erkennen, wie Irland anders als durch das Fegefeuer von Elend und Hunger sich einem Zustand von Wohlstand auch nur nähern soll. Regierungskreise sehen die Hungersnot als Chance, Irland zu modernisieren und die Zahl der als überflüssig gesehenen Armen zu verringern. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass wir großen Vorteil aus der aktuellen Notlage ziehen. Die Briten hatten einen Plan für Irland. Sie wollten diese Menschen loswerden. Sie wollten die Landwirtschaft nach ihren Vorstellungen modernisieren und Irland zu einer Art zweites Schottland oder Wales machen. Irland sollte geräuschlos im britischen Staat aufgehen. Die Engländer hatten zu der damaligen Zeit ein übersteigertes Selbstbewusstsein und hielten sich für die Größten, was in gewisser Weise ja auch stimmte. Im Winter sterben die Menschen jede Woche zu Tausenden. Trotzdem stellt Russells Regierung die Verteilung von subventioniertem Getreide ein. Dieser Winter war der kälteste seit 100 Jahren. Im Westen Irlands fiel bis in den April hinein Schnee. An öffentlicher Hilfe verbleibt jetzt nur noch das Arbeitsbeschaffungsprogramm. Durch den Ausfall der Kartoffelernte ist der Preis für andere Lebensmittel in die Höhe geschossen und aus dem knappen staatlichen Lohn unbezahlbar. Trotzdem kürzt der stellvertretende Schatzkanzler Charles Trevelyan den Lohn um 20%, von 10 auf 8 Pennies am Tag. Bis März sind 700.000 Menschen in Arbeitsmaßnahmen beschäftigt. Die Projekte sollen das Land modernisieren. Neue Hafenanlagen werden die Küste entlang gebaut oder instand gesetzt. Viele stehen noch heute. Große Entwässerungssysteme machen Flächen im Zentrum und im Westen des Landes nutzbar. Neue Straßen werden gebaut. In manchen Fällen verkürzen sie die Reisezeit um Tage, aber die Mehrzahl sind ohne praktischen Nutzen und buchstäblich Straßen ins Nichts. Außer Arbeit und Lohn zu schaffen, hatten sie kaum Nutzen. Eine Zeitung aus Kilkenny schrieb damals, dass das Land von unnützen Straßen überwuchert würde. Die Menschen arbeiten mit leerem Magen. Viele wohnen weit entfernt. Sie sind zu schwach, um abends nach Hause zu gehen, und schlafen vor Ort in der Winterkälte. Es hätte geholfen, den armen Geschöpfen die Rückkehr nach Hause zu erlauben. Aber so wie es gehandhabt wurde, war es schleichender Mord. Das ganze System war pervers. Statt Überlebenshilfe brachte es den Menschen oft genug den Tod. In Frankreich, den Niederlanden und Belgien hängen die Menschen nicht so sehr wie in Irland von der Kartoffel ab. Inflationäre Preissteigerungen bei Getreide verschärfen jedoch hier die Hungersnot. Getreide wird hier viel teurer. Die Menschen können kein Brot kaufen und hungern daher. 1846 und 1847 sterben in Nordeuropa Zehntausende an Hunger. Ohne das rasche Eingreifen der Behörden aber hätte es weit mehr Opfer gegeben. Mit Beginn der Krise wurden sie aktiv, unterbanden Nahrungsmittelexporte und legten Beschäftigungsmaßnahmen auf. Die Franzosen gaben kostenlos Brot an die dort Beschäftigten aus. Sie nahmen Einfluss auf die Preise. Die Regierungen in Europa wollen soziale Unruhen wegen knapper Lebensmittel vermeiden. Den Regierungen saßen die jüngsten Revolutionen noch in den Knochen. Die Französische Revolution wirkte in ganz Europa nach. Es geht um die Aufrechterhaltung der sozialen Ordnung. Wer den gesellschaftlichen Frieden erhalten will, wer Bauernaufstände vermeiden will, die im 18. Jahrhundert oft das ganze Land erfassten, muss den Menschen Brot geben. Eine Frau mit einem toten Kind im Arm bettelte gestern auf der Straße. Trotz aller Not gab es auf dem Markt Fleisch, Fisch und Brot. Auch in den schwersten Hungerjahren gibt es auf den Märkten in Irland alles. Weiterhin werden Lebensmittel nach Großbritannien exportiert. Wir sahen Herden von Ochsen zum Hafen trotten, zur Verschiffung nach Liverpool. Irland braucht angeblich die Exporterlöse zur Aufrechterhaltung seiner Wirtschaft. Ein Argument war, wird der Export aus Irland über Jahre verboten, bauen die Grundbesitzer nichts mehr an. Der Anreiz fehlte. Etwas stimmt offensichtlich nicht, wenn den Menschen die Lebensmittel weggenommen werden. Etwas ist daran falsch. Im Grunde wissen wir, dass die britische Regierung die irischen Häfen hätte schließen müssen. Sie hätten keine Nahrungsmittelexporte zulassen dürfen. Ob deswegen alle genug zu essen gehabt hätten? Wohl nicht, aber zumindest ein paar. In der ersten Phase der Hungersnot gab es zunächst häufig Proteste. Es gab Ausschreitungen gegen Bäckereien und Einzelhändler. Städte und Dörfer werden von Heerscharen ausgehungerter Arbeitsloser heimgesucht und geplündert. Sie lassen sich nicht abschrecken. Es sind keine revolutionären Proteste. Sie entstehen spontan. Es geht nur um eins: fehlende Lebensmittel. Trotz ihrer Empörung sind die ausgemergelten und erschöpften irischen Armen keine echte Gefahr. Großbritannien hat aus früheren Aufständen Lehren gezogen und die Insel militärisch stark befestigt. Die Besetzung Irlands war ein lang anhaltender Prozess, daher ist Militär im Land. 1843 sind 15.000 Soldaten in Irland. 1847 sind es mit 29.000 doppelt so viele. Als die Menschen die Ausweglosigkeit ihrer Lage erkennen, weichen Protest und Widerstandswille der Apathie, Resignation und Verzweiflung. Weil die Behörden versagen, versuchen Privatleute, Ärzte, Geistliche und Wohltätigkeitsorganisationen einzuspringen. Besonders die christliche, religiöse Gesellschaft der Freunde, bekannt als Quäker, engagiert sich. Vor der Hungersnot gab es ungefähr 3000 Quäker in Irland. Ihre Hilfe war immens wichtig, um die schlimmsten Auswirkungen der Hungersnot unter den Armen zu lindern. Sie spielten eine aktive Rolle und eröffneten im ganzen Land Suppenküchen, zum Beispiel in Yall, in Waterford und Kerry. Katholische Priester und protestantische Geistliche sammeln Spenden und kaufen Nahrung und Kleidung für die Armen. Einigen Protestanten wird unterstellt, im Austausch für Nahrung zu missionieren. Die meisten aber handeln aus reiner Nächstenliebe. Wir sehen viele Geistliche sterben, Protestanten und Katholiken. Wir sehen haupt- und ehrenamtliche staatliche Helfer und Ärzte sterben. 27 Pfarrer und mindestens 10 Quäker geben ihr Leben bei dem Versuch, Millionen Hungernde in Irland aus Nächstenliebe vor dem Tod zu bewahren. Doch es gibt auch andere Lesarten der göttlichen Botschaft. Gott gebe, dass wir für unseren Teil richtig handeln und nicht in einen Fluch verwandeln, was als Segen gedacht war. Für Leute wie Charles Trevelyan und viele Anhänger der christlichen Vorsehung ist die Hungersnot kein Zufall. Die Not als Folge einer Plage wird als Eingriff Gottes in den natürlichen Lauf der Welt verstanden. Sie ist in dieser Lesart eine Strafe Gottes für die irischen Kartoffelesser und Papstanhänger. So gesehen darf Gottes Willen nicht durch Gegenmaßnahmen unterlaufen werden. Glaube an die Vorsehung, laissez-faire oder wie wir heute sagen, neoliberale Wirtschaftspolitik und aufkeimender Rassismus treffen zusammen. Im 19. Jahrhundert war jeder Rassist. Dieser Dreiklang von Rassismus, Schicksalsgläubigkeit und Laissez-faire-Ökonomie ist im Kern die Tragik der Hungersnot. Am 22. Januar 1847 öffnete Dr. Daniel O'Donovan spätabends die Tür seines Hauses und sah eine Frau vor sich stehen. Sie war abgemagert und fiebrig. Sie sah aus, als sei sie gerade ihrem Grab entstiegen. Mrs. Keating sucht Hilfe bei Dr. O'Donovan. Aber der Arzt fürchtet um die Gesundheit seiner Kinder und bietet ihr Geld, damit sie wieder geht. Ich möchte kein Geld. Mein Kind ist seit über einer Woche tot und ich brauche jemanden, der es begräbt. Den Nachbarn halfen nicht, das Kind zu begraben. Sie hatte Angst, die Schweine würden ihr Kind fressen. Der Doktor begleitete sie zu ihrem Haus, das er als Kloake beschrieb. Zwei Kinder lagen auf dem Boden. Im Graben vor der Haustür lag ein Sarg mit dem verwesenden Leichnam eines 7-jährigen Jungen. Diese gespenstische Frau umgab etwas so Ehrfurchteinflößendes, dass ich ihrem Flehen nachgab. Insgesamt begrub er 3 ihrer Kinder und dann sie selbst. ...1847 dringt der Tod bis in die letzten Winkel des Landes vor. Der Süden und Westen sind am stärksten betroffen. Aber Irlands Norden und Osten zählen auch Hunderttausende Opfer. Im Wald von Garvery liegen Hunderte begraben. Ihre Verwandten sind zu schwach, um sie auf den Friedhof zu schaffen. Uns wurde überliefert, dass Alster vom Hunger weitgehend verschont blieb. Aber die Sterblichkeit in Alster war erheblich. In Belfast und Umgebung fallen dem Hunger Tausende zum Opfer. In Lurgan gibt es einen schweren Ausbruch von Fleckfieber. Der Ort ist eine Station auf dem Weg nach Belfast für die, die dort auf Hilfe oder eine Schiffspassage hoffen. Zu allem Übel kommen Zwangsräumungen hinzu, weil Familien die Miete für ihre Behausungen nicht bezahlen oder abarbeiten können. Flüchtlinge sammeln sich in städtischen Slums. Die Gesellschaft zerfällt. Menschen ziehen in Massen die Straßen entlang. Das erzeugt Spannungen. Die Leute fürchten, dass Krankheiten eingeschleppt werden. Der Hunger treibt sie zu Verzweiflungstaten. Von Raub und Mord wird berichtet, begangen von Menschen auf der Flucht. Im Land herrscht Gesetzlosigkeit. Wer noch Arbeit hat, sieht seinen Besitz in Gefahr. Rinder und Schafe werden gestohlen, Räuber sind auf fast allen Straßen unterwegs. Ihr Überlebensdrang treibt Menschen dazu, ihre Ehepartner und Kinder im Stich zu lassen, Nachbarn zu berauben, zu stehlen und bis zum Äußersten zu gehen. Für Essen einen Mord zu begehen. Es gibt Berichte aus Kara über notdürftig verscharrte Leichen. Eine Mutter mit Kindern von Hunden gefressen. Leichen, die wochenlang dort liegen bleiben, wo die Menschen gestorben sind. Leben wir wirklich in einem Teil des Vereinigten Königreichs? Die Hungersnot trifft mit dem rasenden Aufstieg der Massenmedien im 19. Jahrhundert zusammen. Weil just um diese Zeit die Berichterstattung in Wort und Bild aufkommt, wird die irische Hungersnot eine der ersten Katastrophen, über die im Bild berichtet wird. Eine Zeitschrift wie L'Illustration schreibt nicht nur über die Hungersnot, sondern zeigt sie auch im Bild, ebenso wie die Illustrated News in England. Die Berichte in den Medien lösen 1846 und 1847 eine Welle der Hilfsbereitschaft aus. Iren aus Amerika senden Nahrung und Hilfsgüter im Wert von über $1 Million. Der Bankier Lionel de Rothschild hilft mit der British Relief Association, 400.000 Pfund einzuwerben. Königin Victorias Aufruf an die Bevölkerung erbringt 170.000 Pfund. Auch der Zar von Russland, der türkische Sultan Abdulmesid und britische Offiziere in Kalkutta spenden großzügig. Aus Amerika schicken die Völker der Choctaw und Cherokee trotz ihrer eigenen Armut $800. Papst Pius IX. Ruft in einer der seltenen päpstlichen Enzykliken die Katholiken in aller Welt zu Hilfe für die Iren auf. Die Bischöfe und Priester werden angehalten, in ihren sonntäglichen Fürbitten und Predigten die Lage in Irland anzusprechen. Alle wissen um die bittere Not Irlands. Tag für Tag wird Irland zu einem riesigen Grab für Tausende Unglücklicher, hinweggerafft von Fieber und Hunger. Die Franzosen spenden mehr als 50.000 Pfund für die irischen Armen. Irland ist katholisch, Frankreich ist katholisch. Der Aufruf der Kirche zur Rettung Irlands ist Solidarität unter Katholiken. So großzügig die Spenden sind, sie reichen nicht aus, um Irlands hungernde Millionen dauerhaft zu ernähren. Nun, da die Welt zusieht, fühlt sich Großbritannien zu größerer Hilfe gedrängt. Der Schatzkanzler Charles Wood zögert allerdings, Gelder der britischen Steuerzahler für die irische Hungerhilfe einzusetzen. Mit dem Platzen der Eisenbahnblase beginnt eine Finanzkrise. 1847 folgen zwei Bankenkrisen. Die britische Regierung und das Parlament sind damit beschäftigt. Die Hungerhilfe für Irland kann nur über höhere Steuern in Großbritannien finanziert werden, was in der Bevölkerung auf wenig Gegenliebe stößt. Sie will nicht für Irland bezahlen. Charles Wood ordnet an, dass für die Iren nicht länger britisches Steuergeld ausgegeben wird. Die Regierung kündigt einen politischen Richtungswechsel an. Die Arbeitsprogramme enden. Stattdessen werden auf der ganzen Insel Hunderte von Suppenküchen zur kostenlosen Speisung der Armen eröffnet. Finanziert werden sie über eine Anleihe des Schatzkanzlers und höhere Abgaben für die irischen Landbesitzer. Abgaben, die bereits verschuldete Landbesitzer kaum aufbringen können. Die Landbesitzer können ihre Pachten nicht eintreiben. Sie können ihre Abgaben aber auch nicht aus eigener Tasche bezahlen. Viele sind extrem hoch verschuldet. Die Suppenküchen öffnen im Juni 1847. Durch die beispiellose logistische Meisterleistung werden täglich 3 Millionen Menschen mit einem kostengünstigen Brei aus Mais, Reis und Hafer verpflegt. Die Suppenküchen waren der größte Erfolg der britischen Politik, der von den Iren am besten aufgenommen wurde. Sie waren im Vergleich nicht teuer. Die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen davor hatten 5 Millionen gekostet. Die Suppenküchen kosteten 1,75 Millionen. Im Sommer 1847 verbessert sich die Lage weiter. Die Fäule tritt nicht wieder auf. Doch sind nur wenig Kartoffeln gepflanzt worden. Die Ernte ist nicht der Rede wert. Ohne Suppenküchen müssen die Armen weiter hungern. Sie erklärten die Not für beendet. Die Hungersnot ist vorbei. Weitere Finanzhilfe ist nicht gerechtfertigt. Wieso sagt er das? Es hängt wohl mit der Idee von der Hungersnot als Eingriff Gottes zusammen. Die Fäule war eine göttliche Vorsehung, um Irland zu Veränderungen zu zwingen. Ihr Verschwinden im Sommer 1847 nutzt Trevelyan, um die Diskussion über die Hungersnot zu beenden. Er liegt aber völlig falsch. Die Hungersnot ist noch lange nicht vorbei. Trotzdem schließt die Regierung die Suppenküchen und entzieht 4 Millionen Menschen ihre Nahrungsquelle. Das war eine harte Entscheidung. Sie hat vielen den Tod gebracht. Die Regierung erlässt ein neues Gesetz. Hungerhilfen für Irland dürfen künftig nur aus dem irischen Steueraufkommen finanziert werden. Dieses erweiterte Armutsgesetz wird 1847 verabschiedet. Danach fließt kein Geld mehr aus London. Alles muss aus dem lokalen Steueraufkommen bezahlt werden. In Großbritannien wird behauptet, Ursache der Not sei Misswirtschaft der Landbesitzer. Die Klasse der irischen Grundbesitzer hat ihre Unfähigkeit bewiesen. Das Armutsgesetz setzt neue Abgaben für die Grundbesitzer und ihre Pächter fest. Es ist kaum nachvollziehbar, wieso die Eliten damals erwarteten, die Hungerhilfe durch Grundbesitzabgaben zu finanzieren. Einige Grundbesitzer waren völlig verschuldet und konnten die erforderlichen Mittel nicht ansatzweise aufbringen. Ein irischer Grundbesitzer, William Gregory aus Galway, schlägt eine Ergänzung des Gesetzes vor. Sie besagt, dass Pächter mit Pachtland von mehr als 1000 Quadratmetern das Land aufgeben müssten, wenn sie Hungerhilfe bekommen wollen. Die Überlebenden hatten Leid ungekannten Ausmaßes hinter sich. Sie wurden zu der sehr schweren Entscheidung gezwungen, im Austausch für Hungerhilfe ihr Land aufzugeben. Als das Gesetz in Westminster zur Abstimmung kommt, stimmen von den 29 anwesenden irischen Abgeordneten 26 dafür und nur 3 dagegen. Die Befürworter haben fast alle ihren Besitz in Irland verpachtet. Die Landbesitzer werden vor allem besteuert, um nach dem Armutsgesetz für die Hungerhilfe aufzukommen. Sie reagieren damit, ihr Land nicht mehr zu verpachten, um ihre Steuerlast zu senken. Ob gewollt oder nicht, das erweiterte Gesetz bringt die Grundbesitzer dazu, eine große Anzahl von Menschen von ihrem Land zu vertreiben. Im Grunde ist es Mord, zwar nicht im juristischen Sinn, aber es bedeutet die Verdammung zum Hungertod. Während der 7-jährigen Hungersnot werden die Häuser von mehr als einer 500.000 Menschen zwangsgeräumt. Fotografien von Zwangsräumungen aus späteren Jahren geben einen Eindruck davon. Die mit Bajonetten und Musketen bewaffnete Polizei rückt langsam vor. Aber die Pächter widersetzen sich, denn sie selbst oder ihre Vorväter haben diese Hütten gebaut. Wenn die Menschen sich weigerten, das Haus zu verlassen, wurde es mit dem Brecheisen aufgebrochen. Das Dach wurde in Brand gesetzt, sodass sie nicht zurückkonnten. Der Abriss der Häuser, die Drecksarbeit, wird von Einheimischen gemacht. Jeder kennt jeden. Das erzeugt viel Feindseligkeit untereinander. Die Menschen suchten Schutz an den Stränden, in Gräben, irgendwo, denn auf dem Land anderer Grundbesitzer waren sie nicht geduldet. Nicht weniger als 33 Familien, insgesamt 145 Menschen, lagern entlang von Gräben und Hecken, darunter viele Kinder und hinfällige Großeltern. Sie fallen Kälte, Hunger und Entbehrung zum Opfer. Einige Grundbesitzer zeigen ihren Pächtern gegenüber Mitleid. Sie teilen Essen aus und stunden die Pacht. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass die Not der Armen große Opfer von uns Wohlhabenden verlangt. An uns ist es, dafür auf Luxus zu verzichten. Die Hungernden zu speisen ist eine Pflicht, die uns auferlegt ist. Von Donegal bis Tipperary, von Waterford bis Roscommon, von Cork bis Tyrone, fast im ganzen Land finden Zwangsräumungen statt. In Ballinrobe in der Grafschaft Mayo macht George Bingham, Graf von Lucan, 300 Hütten dem Erdboden gleich und vertreibt 2000 Menschen. In der Grafschaft Clare werden über 1000 Pächter von Crofton Moor Vandeleur zwangsgeräumt. In der Grafschaft Kerry müssen 4000 mittellose Pächter ihre Ländereien verlassen. Ein Hilfsfonds für Auswanderung wird aufgelegt. Da der Landadel 95% des Landes in Irland besitzt, ist er für die meisten Räumungen verantwortlich. Aber er steht nicht allein. In den Jahren vor der Hungersnot kaufen viele irische Händler und Kaufleute im ganzen Land Grundstücke in den Städten und Dörfern. Aber auf diesen Parzellen leben jede Menge Leute. Unter der zunehmenden Last sind sie die Ersten, die vertrieben werden. Händler, Ladenbesitzer, Gastwirte, Geistliche der katholischen Kirche von Irland. Sie alle vertreiben Menschen in den späten 1840ern. Ach, sie lassen meine guten, gottesfürchtigen Menschen verhungern. Die Landbesitzer jeder Couleur haben sich zu ihrer Vernichtung verschworen. Und die Katholischen sind die grausamsten unter ihnen. Weil die Menschen ihre Häuser verlassen müssen, verschwinden ganze Dörfer und Städte. Für eine Reportage der Illustrated London News über den Westen Irlands zeichnet der Künstler James Mahoney das verlassene Dorf Tullig in der Grafschaft Clare. Heutzutage findet sich von dem Dorf keine Spur mehr. 50 Kilometer von Tullig entfernt trifft Mahoney auf dieser Straße eine junge Frau mit ihren 2 Kindern. Ich habe auf dem Gut Gurrina Tuha gewohnt. Wir wurden im November vertrieben. Vor ihrer Vertreibung waren 2 der Kinder von Bridget O'Donnell gestorben, darunter ein Neugeborenes. Die ganze Familie hatte das Fieber. Einer der Jungen, 13 Jahre alt, starb vor Hunger, als wir im Fieber lagen. Als Mahoney ihr begegnet, leben Bridget O'Donnell und ihre Kinder in einer Höhle unter einer Brücke, voller Angst vor Vertreibung. Wir wissen nicht, ob sie überlebten. Die Zeichnung Mahoneys aber wird zu einer ikonischen Darstellung der irischen Hungersnot. Es gibt kein unnötiges Detail, keinen Hintergrund. Nichts in dem Bild lenkt ab. Deshalb ist es das allgemeingültige Abbild der Hungersnot, das Bild einer Frau und ihrer leidenden Kinder. Als letzte Zuflucht bleiben den Hilfsbedürftigen jetzt nur noch die Armenhäuser. Armenhäuser gibt es auch in Frankreich, den Niederlanden und Amerika, aber nur in Großbritannien dienen sie zur flächendeckenden, systematischen Elendsbekämpfung. Hilfe erhält nur, wer sich im Armenhaus einsperren lässt. Seit 1840 haben die zuständigen Ämter in ganz Irland 130 Armenhäuser auf dem Land und in den meisten Städten errichtet. Die Bedingungen sind bewusst hart. Familien werden getrennt. Männer, Frauen und Kinder sind separat untergebracht und dürfen nicht miteinander sprechen. Alle Insassen sind zur Arbeit verpflichtet. Armenhäuser sind Arbeitshäuser. Sie wurden gebaut, um den Insassen ihre Faulheit auszutreiben. Ein Amtsleiter forderte eine moralische Revolution in der Einstellung der Menschen. Sie sollen selbst für ihr Überleben sorgen und nicht dem Staat auf der Tasche liegen. Die irischen Armenhäuser können 100.000 Menschen aufnehmen. Da es keine andere staatliche Hilfe gibt, sucht dort aber 1 Million Menschen Schutz. Eine äußerst schmerzliche und herzergreifende Szene. Arme Schlucker kurz vor dem Verhungern flehen um Aufnahme. Frauen mit 6 Kindern betteln um die Aufnahme von wenigstens 2 oder 3. Sie waren dafür ausgelegt, unter normalen Umständen Armut zu lindern. Mit dem tragischen Ausmaß der Hungersnot waren sie überfordert. 1.000 bis 2.000 starke Kerle lungern zwischen Ziegelmauern herum. Gibt es einen größeren Verstoß gegen das Naturgesetz? Es ist unbestritten ein kaltherziges System. Und doch bekamen die Menschen an diesem Ort Hilfe. Medizinisches Personal bemühte sich, Krankheiten vorzubeugen und für die Insassen zu sorgen. Für viele Menschen war das Armenhaus die Rettung. Jedes 5. Opfer der irischen Hungersnot stirbt in einem Armenhaus oder einem Krankenhaus. Die meisten sind Kinder unter 15 Jahren. Die Sterblichkeit in den Armenhäusern ist hoch. Sie sind das Vorzimmer zum Grab. Der Tod in einem Armenhaus sichert in den meisten Fällen zumindest ein würdevolles Begräbnis in einem Sarg. Aber angesichts der vielen Toten sind auch die Friedhöfe schnell überfüllt. Der Gestank der verwesenden Leichen stieg aus dem Boden und barg ein großes gesundheitliches Risiko. Bei der Freilegung des Armenhauses der Stadt Kilkenny stößt der forensische Archäologe Johnny Gerber auf Massengräber. Schließlich gab es keine andere Möglichkeit mehr, als die Toten auf dem Gelände des Armenhauses zu bestatten. Es waren Massengräber, 63 insgesamt. Manchmal wurden 2 Leichen in einen Sarg gelegt und dazu ein Kind zwischen die Beine der Erwachsenen. Die Armenhäuser waren echte Todesfallen. Bis zum Ende der Hungersnot kamen dort 200.000 Menschen ums Leben. Nicht weit von dem Tal, in dem ich geboren wurde, gibt es ein Tor mit dem Namen Gadarnadjori, Tor der Tränen. Denn dort verabschiedeten sich die Auswanderer. Für Kinder bedeutete die Auswanderung, dass sie ihre Eltern nie wiedersehen würden. Unfassbar, dass sie sich von ihren Eltern trennen mussten. Sie wussten, sie würden ihre Eltern, dieses Tal, ihre Heimat nie wiedersehen. Sie konnten nur ihre Verzweiflung und ihre Entschlossenheit mitnehmen. Den Hunger nach einer neuen Welt. Verzweifelte Auswanderungswillige tun alles für eine Überfahrt. 50.000 Iren wird die Passage von den Grundbesitzern zum Ausgleich für ihre Vertreibung bezahlt. Aber die meisten zahlen aus eigener Tasche. Oft wird zunächst ein älteres Kind vorgeschickt, um mit seiner Arbeit im Ausland die Überfahrt für das nächste Familienmitglied zusammenzusparen. Die Auswanderer sind in diesem Jahr anders als früher. Sie fliehen jetzt vor Fieber, Krankheit und Hunger. Sie haben kaum genügend Geld und Lebensmittelvorräte für die Überfahrt. Sie waren sehr jung. Die meisten irischen Auswanderer dieser Zeit waren 16, 17, 18 Jahre alt. Aus den großen Häfen Irlands wie Cove und Derry ergoss sich in der Zeit der Hungersnot ein konstanter Menschenstrom. Nie zuvor hat es einen solchen Exodus gegeben. Billige Dampferverbindungen ermöglichen den irischen Flüchtlingen Fahrten in alle Welt. Innerhalb eines Jahrzehnts fliehen fast 1,5 Millionen Menschen in die USA. 340.000 nach Kanada, 300.000 nach Großbritannien und 50.000 ostwärts nach Neuseeland und Australien. Unter den Flüchtlingen nach Australien sind 4.000 verwaiste Mädchen aus den Armenhäusern. Die meisten arbeiten als Haushaltshilfen. Mit der Zeit heiraten sie und gründen Familien. Allein 1847 strömen 300.000 Iren nach Liverpool, Großbritanniens westlichem Hafen. Die Behörden von Liverpool sind äußerst besorgt, dass sie in der Welle an Armut untergehen, die von jenseits der irischen See heranrollt. Die befürchtete Invasion durch die irische Not hat begonnen. 15.000 sind bereits innerhalb der letzten 3 Monate in Liverpool angekommen und belagern die Straßen mit ihrem unübersehbaren Elend. Viele dieser Menschen waren sehr krank und unterernährt. Infektionen breiteten sich aus. Viele, die eigentlich nach Nordamerika und Australien wollten, blieben in Liverpool. Vielen ging das Geld aus. Andere wurden krank und konnten nicht weiterreisen. 300.000 irische Hungerflüchtlinge bleiben in den Städten Großbritanniens. Meist irisch sprechende Analphabeten, die nie zuvor gereist sind. Die in Großbritannien ankommenden Iren sind meist wirtschaftlich schwach und haben keine Chance auf einen sozialen Aufstieg. Viele gehen in der Arbeiterklasse auf und werden Teil des städtischen Milieus. Sie arbeiten in Fabriken und integrieren sich in die britische Wirtschaft. Aber wenn sie es sich leisten können, überqueren die meisten lieber den Atlantik nach Kanada oder in die USA. Die Iren waren damals die Bootsflüchtlinge. Die Gesundheitskontrollen sind oberflächlich. Die Passagiere schleppen Krankheiten ein. Auf den Schiffen nach Kanada ist die Sterblichkeit am höchsten. Sie werden als Todesschiffe berüchtigt. 100.000 Männer, Frauen und Kinder. Ein Drittel der Passagiere sterben bei der Überfahrt nach Kanada oder in der anschließenden Quarantäne an Land. Die Überfahrt in die USA ist weniger tödlich. Hier überleben 90%. Die Überlebenden lassen sich meist im Osten nieder, in Massachusetts, Pennsylvania und New York. Die Einwanderer schleppen Krankheiten ein. 1847 treten Epidemien in den Küstenstädten am Atlantik auf. Die Neuankömmlinge stoßen auf Feindseligkeit und Ablehnung. Die erbärmlichsten Menschen der Welt. Der Abschaum der irischen Nation. Sie hatten kaum etwas bei sich, außer sich selbst und den Arbeitswillen. Sie mussten schnellstmöglich Arbeit finden. Trevelyan behauptete, sie wären faul und wollten nicht arbeiten. Ähnlich äußerten sich Leitartikel der London Times. Nun kommen sie nach Amerika und haben die Chance zu arbeiten. Sie kommen nach Amerika und es gibt was zu tun. Natürlich wollen sie arbeiten. Ihre Jobs waren unweigerlich gefährlich und ungesund. Arbeit, die andere Amerikaner unter allen Umständen vermeiden wollten. Sie arbeiteten als Fuhrleute, Schauerleute, Hafenarbeiter, Eisenbahner. Sie sind die, die die Brücken bauen. Die Frauen verdingten sich in der Handarbeit, wenn die Möglichkeit sich bot. Arbeit als Haushaltshilfe war jedoch der übliche Einstieg für die meisten irischen Frauen, die vor dem Hunger über den Atlantik geflohen waren. Hätten Amerika und auch Kanada nicht als eine Art Überdruckventil gedient, wäre die Lage in Irland selbst und in Großbritannien noch auswegloser geworden. Hätten die Menschen nicht auswandern können, wäre der Druck auf die Versorgungslage in Irland noch größer gewesen. Ich sehe Auswanderung daher als ein Mittel, Katastrophen abzumildern. Für die in Irland Zurückgebliebenen gibt es wenig Hoffnung. 1848. Die Fäule wütet ein weiteres Jahr. Tod, Vertreibung und Auswanderung gehen weiter. Die Welt jedoch ist der irischen Hungersnot überdrüssig. Es ist ein bekanntes Phänomen, dass die Menschen bei ständig schlechten Nachrichten irgendwann das Mitgefühl und Interesse an der Not anderer verlieren. Während es anfangs 1846 und 47 noch Hilfsbereitschaft gibt, fließen irgendwann keine Spenden mehr und ab 1848 sterben die meisten. Und es kommt noch schlimmer. Viele Grundbesitzer können oder wollen ihre Abgaben nicht mehr zahlen. Viele Kommunen im Westen gehen pleite. Viele Armenhäuser müssen schließen. Andere sind völlig überfüllt und müssen Hilfsbedürftige fortschicken. Die Abgewiesenen irren unbeachtet durchs Land. In den Städten und Dörfern bleiben ihnen die Türen fest verschlossen. In einer Gesellschaft, die unter einer solchen Belastung steht, wie die irische während der Hungerjahre, werden die Überlebenden und Bessergestellten, die Mittelklasse zum Beispiel, gefühlloser und kälter. Sie verweigern ihre Hilfe. Die früher aus Pflichtbewusstsein geübte Wohltätigkeit wurde während der Hungersnot immer seltener. Natürlich gibt es immer auch große Hilfsbereitschaft, Großzügigkeit und Heldentum. Mütter unternehmen das Menschenmögliche, ihre Kinder durchzubringen, selbst wenn es kaum Nahrung gibt. Innerhalb der Familien werden alle denkbaren Opfer gebracht. Interessant ist es auch zu betrachten, wie die Armen in der Hungersnot miteinander umgingen. Sie taten Gutes, sie unterstützten sich, sie halfen sich gegenseitig, sie protestierten gemeinsam. Aber sie taten einander auch Schlimmes an. Sie nahmen anderen Land weg, verweigerten Notleidenden Hilfe oder töteten sich gegenseitig nur für einen Bissen. Hunger hat nicht nur körperliche Auswirkungen auf den Menschen, sondern beeinträchtigt auch die geistige Gesundheit. Hungernde verlieren das Mitgefühl für andere und denken nur noch an sich. Die Zahl der Verbrechen steigt enorm. Täglich geschehen mehrere Morde. 20.000 Verbrechen gab es 1848. 20 Jahre später waren es nur noch 2.000. Jimmy Finn fand ein Messer im Haus, mit dem er die zwei Kinder erstach. Zuerst das Mädchen und dann den kleinen Jungen. Er stahl 2 Kilogramm Mehl, weil er hungrig war. Die Morde werden grausamer. Leuten wird mit einer Sichel die Kehle aufgeschlitzt. Frauen und Alte gelten als leichte Beute. Es kommt zu Kindstötungen. Kinder werden ausgesetzt. Frauen prostituieren sich aus Not. Besonders bestürzend an der großen Hungersnot ist, was die Menschen in ihrer Not essen. Es sind Dinge, die keine Nahrung für Menschen sind, etwa verdorbenes Schweinefleisch, Fleisch von Eseln und Hunden. Menschenunwürdige Nahrung essen zu müssen, zeigt, wie tief ein Mensch gesunken ist. Im Extremfall isst er einen anderen Menschen. Überlebenskannibalismus im Angesicht des Hungertods ist ein Versuch, sich von den Leichen bereits Verstorbener zu ernähren, ob verwandt oder nicht. Fälle von Kannibalismus sind zwar selten, aber belegt. Im Dorf Drimcaggy wurden 4 Leichen in einer Hütte gefunden. Bruder, 2 Schwestern, die Tochter. Das vom Arm der Tochter abgebissene Fleisch fand sich im Mund ihrer armen, toten Mutter. Es gibt dokumentierte Fälle aus Cork, Kerry, Galway und Mayo 1847, 1848, 1849. William Walsh aus Mount Partrie und sein Sohn wurden zusammen tot aufgefunden. Ihre Leichen waren gefleddert, in ihren Mündern fand sich Fleisch. Wer das nicht für möglich hält, der weiß nicht, was Hunger ist. Die Nachwelt wird in dieser Hungersnot den Beginn einer heilsamen Umwälzung in den Bräuchen einer Nation erblicken. Höhere Weisheit bringt das dauerhaft Gute aus dem vergehenden Bösen hervor. Der britische Staat war der reichste, mächtigste, bestorganisierte in der Welt. Sie wussten bestens Bescheid über die Hungersnot. Manchmal können Leute vorgeben, nichts gewusst zu haben, aber im Nationalarchiv türmen sich Berge von Akten. Sie wussten alles. Die Missernte der Kartoffel und der starke Anstieg der Nahrungspreise lösen 1848 in ganz Europa politische Unruhen, Volksbewegungen, Proteste und Revolutionen aus. 1846-47 herrscht eine der letzten großen Hungersnöte in Europa, in Irland, aber auch in Großbritannien, Belgien, Frankreich. Vermutlich sind es viele Millionen Menschen, die in den 1840ern hungern. Es gibt Spannungen zwischen den Nationen. Die Menschen fordern Rechte ein. Sie wollen gehört werden. Und dazu kommen die wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Die 1840er Jahre sind eine Periode großer sozialer Unruhen. Sie heißt auch Frühling der Völker. Sie agitierten, kämpften und demonstrierten für die Idee, dass die Herrschaft in einem Nationalstaat vom Volk ausgehen sollte. Eine Welle von Aufständen fegt durch Europa. 1848 werden Monarchien gestürzt. Die Bürger fordern den Nationalstaat und die Macht. Im April reist eine Abordnung der jungen Iren, einer radikal-revolutionären Bewegung, nach Paris. Sie wollen den Führer des französischen Aufstandes, Alphonse de Lamartine, um Unterstützung für eine Volkserhebung in Irland bitten. Aus Angst vor dem Zorn der Briten lehnt Lamartine ab. Ungeachtet dieses Fehlschlags bringen die Rebellen etwas zurück. Die irische Trikolore und die feste Entschlossenheit, die britische Herrschaft in Irland zu beenden. Sie hatten 2 Motive. Eines war die Hungersnot und das andere das Vorbild der Umbrüche in Europa. Wir sind Teil einer größeren europäischen Bewegung. Wir sollten jetzt zuschlagen. Am 28. Juli sammeln sich die Rebellen nahe Ballingarry in Tipperary. Sie hofften auf die Unterstützung der Massen. Aber die Massen waren hungernde Bauern. Womit sollten sie helfen? Mit bloßen Händen? Nach einem kurzen Scharmützel mit der Polizei greift britisches Militär ein und verhaftet die Rebellen. Die Revolution dauerte 3 Stunden. Niemand wurde getötet. Sie war eher symbolisch. Die Anführer werden zum Tode verurteilt. Aber zur Vermeidung von weiteren Protesten wird die Hinrichtung ausgesetzt. Wie bei den meisten Revolutionen in Europa 1848 wird das Vermächtnis des irischen Aufstandes erst in kommenden Jahrzehnten Früchte tragen. Nach dem versuchten Aufstand wendet sich die öffentliche Meinung in Großbritannien noch mehr gegen die Iren. Die Regierung in London beschließt, einen Schlussstrich unter die irische Hungersnot zu ziehen. Um zu zeigen, dass die irische Krise beendet sei, wird Charles Trevelyan zum Ritter geschlagen und erhält ein Jahresgehalt als Bonus. Aber die irische Hungersnot ist bei weitem nicht vorbei. 1849. Die Fäule kehrt zurück. Es stimmt nicht, dass die Hungersnot 1849 endete. Sie schwächte sich etwas ab, aber verschwand nicht. 1850 bis 52 waren Hungerjahre. Als die Hungersnot 1852 schließlich endet, sind weite Teile der Provinzen Munster und Connacht auf 50% ihrer Bevölkerung dezimiert. Mit insgesamt 700.000 Toten. Auch in Ulster sind 175.000 meist arme Protestanten und Katholiken gestorben. Die Einwohnerzahl fast jeder Stadt ist halbiert. Erst ein Jahrhundert später hat sich die Bevölkerungszahl wieder erholt. Tod, Emigration, weniger Eheschließungen und hungerbedingte Unfruchtbarkeit sind die Gründe, warum es in vielen Gegenden im Westen und Südwesten keine Kinder mehr gibt. 100.000 bäuerliche Familienbetriebe verschwinden. Vor der Hungersnot leben 8,5 Millionen Menschen in Irland. Insgesamt verliert 1 Million ihr Leben. Im Lauf von 10 Jahren verlassen 2 Millionen das Land für immer. Häuser vierter Klasse und ihre Bewohner sind praktisch vom Erdboden verschwunden. 2 bis 3 Millionen Menschen weg. Völlige Vernichtung einer ganzen Bevölkerungsschicht. Um eine ganze Schicht zu vernichten, ist es wirkungsvoller als Krieg. Angesichts der Opferzahlen betrachten manche die Hungersnot als Völkermord. Völkermord ist ein juristischer Begriff der Moderne. Wir können den Umgang mit der Hungersnot als teilweise beabsichtigte Vernichtung der landlosen Bauern und Armen Irlands interpretieren. Also einer ganzen sozialen Klasse, die als Hindernis für eine produktive Landwirtschaft gesehen wurde. Der Grund war aber nicht, dass sie irische Katholiken waren und Gälisch sprachen. Der Grund war die Lage ihrer Klasse. Daher trifft die Völkermordkonvention nicht zu. Wegen der Behandlung der Hungersnot wäre der Vorwurf eines Völkertotschlags angemessen. Missachtung, Gleichgültigkeit, Gefühlskälte, unzureichende humanitäre Hilfe. Writing 40 Jahre nach der Hungersnot beschrieb Hugh Dorian, dass in den 1850ern und 60ern die Menschen wieder so wie vor der Hungersnot zusammenkamen. Aber an der Welt ringsum nahmen sie nicht mehr den leidenschaftlichen Anteil wie früher. Er schrieb, die Leute saßen schweigend zusammen. Das gibt uns eine Vorstellung von den traumatisierten Menschen, die Furchtbares durchgemacht hatten. Honig blientung horta, agus droch heel, agus vrishin yart, agus spirit nanini. Nira on ach achen nine agirve bo. Dimme on sport, agus a kahav amshade, stad an iliacht, agus in kyol, agus dausa. Warav an gurta, achenrod. Die Erinnerung an die Hungersnot ist noch immer ein Schandfleck der britischen Herrschaft. Die Hungersnot ist auch als moralisches Versagen der britischen Behörden zu sehen, die dieser menschlichen Katastrophe ungerührt zusahen. Dies ist ein fundamentaler Unterschied zur Haltung der kontinentaleuropäischen Regierungen. Frankreich, Belgien, Preußen und die Niederlande zusammen zählen 100.000 Hungertote. So schrecklich das ist, es sind dies nur 10% der Opfer in Irland. Die so viel bessere Bilanz wird auf die wirksamen Hilfsmaßnahmen der europäischen Behörden zurückgeführt. In Belgien debattierten die Behörden nicht die Ursachen, sondern sie sagten, die Menschen hungern, das hat Priorität. Um andere Aspekte kümmern wir uns später. Der britische Schatzkanzler gibt 8 Millionen Pfund für die irische Hungerhilfe aus, zum größten Teil als rückzahlbarer Kredit. Gemessen an den Steuereinnahmen des Vereinigten Königreichs von 300 Millionen während der Hungerjahre, waren die Ausgaben von 8 Millionen dürftig. Es lohnt sich festzuhalten, dass die Ausgaben für Militär und Polizei in Irland zur gleichen Zeit 14 Millionen betrugen. Letztlich zielte die Politik nur auf die Durchsetzung von Recht und Ordnung. Manche verdienen an der Not ihrer Landsleute. Manche nutzten die Gunst der Stunde. Die Leute starben, das Land lag brach. Sie rissen sich unter den Nagel, was sie konnten. Die anderen waren fort. Die großen Güter wuchsen, indem sie ihre Nachbarn schluckten. Auf jedem großen Landgut in Irland spuken noch immer die Geister der Hungertoten. Hugh Dorian schrieb 1890 über die Hungersnot und wie schrecklich sie wütete. Aber er sagt auch, dass danach immerhin die problematischen und gleichgültigen Typen verschwunden waren, die den Guten und Ehrlichen und Rechtschaffenen nur zur Last fielen. Die Hungersnot verändert auch die katholische Kirche in Irland. Vorher war sie in den Jahreszeiten verwurzelt, in der Landschaft. Heilige Quellen, Wallfahrten, heilige Berge wie Crockpatrick. Sie wurzelte auch stark in der irischen Sprache und war sehr spirituell. Nach der Hungersnot orientiert sich die Kirche nach Rom. Sie baut Gotteshäuser, führt die Menschen, holt sie in ihren Schoß. Die Kirche bot Halt in einer sehr unruhigen Welt. Einer Welt von Armut, Emigration, Auflösung der Familien, Zusammenbruch. Wir wurden von einem spirituellen zu einem sehr frömmlerischen Volk. Nicht die natürliche Religiosität, sondern das Ansehen spielte eine Rolle, beim Kirchgang gesehen zu werden. So wie die Leute sich früher an die Brust schlugen und lauthals ihre Schuld bekannten. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Die große Hungersnot markiert den Anfang vom Ende der britischen Herrschaft in fast ganz Irland. Politisch gesehen war die Hungersnot eines der größten Eigentore in der englischen Geschichte. Sie wurde 2-3 Generationen später zu einer wichtigen psychologischen Waffe in den Händen der irischen Republikaner. Die führte schließlich zur Forderung der irischen Nationalisten nach Unabhängigkeit. Der radikale Revolutionär und Republikaner O'Donovan Rosser und der Führer der irischen Landrechtebewegung Michael David haben als Kinder beide die Vertreibung ihrer Familien aus ihren Häusern miterlebt. Die Landrechtebewegung nutzte die Hungersnot als Symbol und sagte, das lassen wir nie wieder zu. Die Idee eines von Großbritannien unabhängigen Irlands elektrisiert die Iren in Amerika. Sie spenden dafür viele Millionen Dollar. Die Empörung der in die USA Ausgewanderten nahm politische Formen an. Sie machten die britische Regierung für ihre Exilierung verantwortlich. Die irischstämmigen Amerikaner sehen zum Ende des 19. Jahrhunderts in der Hungersnot eine Legitimation für Irlands Unabhängigkeit. Sie sagen, die Briten ließen uns hungern und sterben. Sie ließen uns auf den Todesschiffen nach Amerika bringen. So haben sie uns behandelt. Im ausgehenden 19. Jahrhundert wächst in Irland eine junge, energische Generation von Nationalisten heran, die den Verfall der irischen Sprache und Kultur aufhalten wollen. Irland war in der Hungersnot kulturell erschüttert, bewusstlos, kaltgestellt. Als Nation mussten wir nun einen Weg finden, unser Irischsein zu erhalten, und zwar in englischer Sprache. Von den 1880ern an übernahm eine neue Generation dafür die Verantwortung. So konnte diese außergewöhnliche experimentelle Kultur aufblühen. Die Gälische Liga, das Abbey Theatre, das Celtic Revival, all diese ungeheuren Bemühungen, Irland neu zu denken und zu verhindern, dass wir ganz und gar von den Briten geschluckt werden. Der Gälische Sportverband wächst zu einer landesweiten Organisation heran und fördert einheimische Sportarten wie das Hurling, eine der schnellsten Ballsportarten der Welt. Michael Cusack wollte mit der Gründung des Verbandes ein Zeichen setzen. Erhebt euch, lasst euch nicht versklaven, steht auf. Das war die Antwort auf die Hungersnot. Der jahrelange revolutionäre Kampf der irischen Nationalisten drängt Großbritannien schließlich 70 Jahre nach dem Ende der Hungersnot zum Rückzug aus dem größten Teil Irlands. 6 Grafschaften in Ulster als Nordirland bezeichnet, bleiben beim Vereinigten Königreich. Mit der Unterzeichnung des Anglo-Irischen Vertrages von 1922 wird der irische Freistaat gegründet, endlich frei, seine eigenen Angelegenheiten zu regeln. Die Hungersnot hinterlässt ein weitreichendes Vermächtnis. Millionen von Iren, die während der Hungersnot nach Australien, Neuseeland, Großbritannien, Kanada und in die USA flüchten, bauen sich ein neues Leben auf. Mit der Zeit werden sie zu einem integralen Bestandteil der Gesellschaften, in denen sie eine Heimat finden. Viele werden führende Persönlichkeiten in Kirche, Wirtschaft, Kultur und Politik. Heutzutage sieht sich der Großteil der 70 Millionen starken irischen Diaspora als Nachkommen der verzweifelten Flüchtlinge, die Irland in der dunklen Stunde der Hungersnot verließen. Vor diesem Hintergrund sticht ihre Leistung unter allen Völkern hervor. Die Hungersnot war eine humanitäre Katastrophe. Wir wissen, was der britische Staat besser hätte machen können. Lange Zeit noch wird sie uns Mahnung sein, was in Hungersnöten zu tun und was zu lassen ist. Die irische Hungersnot zeigt uns, was mit einer Gesellschaft geschieht, die Menschen in Gruppen teilt, in Wir und Die. In letzter Konsequenz wurde in der irischen Hungersnot Menschen aufgrund ihres sozialen Status der Zugang zu Ressourcen verweigert. Man ließ sie sterben. Die irischen Migranten flohen vor totaler Verarmung. Sie hatten mit ähnlichen Feindseligkeiten und Vorurteilen zu kämpfen, auf die heute Migranten in Europa stoßen, besonders wenn sie aus dem Nahen Osten kommen. Wir sollten nicht aus den Augen verlieren, dass die offenen Grenzen nach Nordamerika damals überlebenswichtig waren. So wie heute offene Grenzen anderswo eine große Hilfe für arme Menschen wären. Wenn wir etwas mitnehmen sollen, dann das. Nie wieder. Hungersnöte sind heute nicht unvermeidlich und waren es auch historisch nicht. Wenn wir etwas mitnehmen, dann nicht Wut, sondern die Lehre, es war damals vermeidbar und es ist heute vermeidbar.